Zum Start drei Texte über internationale Filme, günstiges Gemüse und ein gutes Leben. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Text 1. In wie vielen Kinos in Berlin kann man die Festivalfilme sehen? Berlin kann, was kann kann. Ein Bär im Zentrum von Berlin? Im Zoo kein Problem. Aber sonst freut man sich da nur, wenn wieder einmal die Berlinale stattfindet. Jedes Jahr zeigt das Filmfestival mehr als 400 Filme. So auch in diesen Tagen. Für die Besten gibt es Preise von der internationalen Jury, den Silbernen Bären und den Goldenen Bären. Noch bis zum 23. Februar feiert Berlin jetzt auch ein wichtiges Jubiläum. Die Berlinale wird 75 Jahre alt. Besucherinnen und Besucher können Filme in 15 verschiedenen Kinos sehen. Den Anfang hat Tom Tykwers neuester deutsch-französischer Film »Das Licht« gemacht. Auch Stars aus der ganzen Welt sind wieder nach Berlin gereist. Tilda Swinton bekommt einen speziellen Bärenpreis. Die Schauspielerin war schon in 26 Filmen des Festivalprogramms. Die Jury findet, ein Grund zu feiern. In wie vielen Kinos in Berlin kann man die Festivalfilme sehen? Besucherinnen und Besucher der Berlinale können Filme in 15 verschiedenen Kinos sehen. Text 2. Was könnte außer den Gemüsesorten auch noch günstiger werden? Das Jahr der billigen Karotten beginnt. Gute Nachrichten für Suppenfans. Zwiebeln, Kartoffeln und Karotten werden wieder günstiger. Das ist die Prognose der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft. Den Einkauf kann man jetzt auch für weniger Geld nach Hause bringen. Auch E-Autos sollen dieses Jahr weniger kosten. Was könnte außer den Gemüsesorten auch noch günstiger werden? Man sagt, dass wahrscheinlich auch E-Autos dieses Jahr weniger kosten. Text 3. Welches deutsche Institut hat an der Publikation teilgenommen? Liebe ist eine gute Medizin, speziell für Männer. Romantische Beziehungen sind bei heterosexuellen Paaren für Männer wichtiger als für Frauen. Sie haben für Männer einen größeren Effekt auf die physische und psychische Gesundheit. Das Institut für Psychologie der Humboldt-Universität Berlin hat zusammen mit der University of Minnesota und der Freie Universität Amsterdam Untersuchungen zu dem Thema analysiert. Die Resultate haben sie in der Fachzeitschrift Behavioral and Brain Sciences publiziert. Untersucht haben sie fast nur Beziehungen in westlichen Industrieländern. Hier hat dieser Unterschied konkrete Konsequenzen. Männer beenden Beziehungen seltener. Für sie ist so ein Ende auch schlimmer. Aber warum ist das so? Bei der Suche nach einer Antwort hilft ein Blick in andere psychologische Untersuchungen. Frauen haben oft mehr emotionale Unterstützung von Freundinnen und Freunden als Männer. Durch soziale Normen ist es für sie normaler, mit anderen über ihre Emotionen zu sprechen. So bekommen heterosexuelle Männer ihre emotionale Unterstützung primär bei ihrer Partnerin. Welches deutsche Institut hat an der Publikation teilgenommen? Das Institut für Psychologie der Humboldt-Universität Berlin hat an der Publikation teilgenommen.